1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, aus einem sehr, sehr warmen Studio melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir eine freie Themennacht und das heißt ja, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und gleich geht's zur Sache. Und zwar mit Margot. Und Margot ist 65. Guten Morgen, Margot. Hallo, Domian. Ja, Margot, schön, dass du da bist. Ja, danke. Du bist eine Schweizerin, oder? Ja, ich bin eine Schweizerin, die in Spanien lebt. Ah, das heißt, du rufst uns aus Spanien an? Ja. Das ist ja doll. Wo denn? Wo bist du denn da in Spanien? Ich bin 50 Meter und südlich von Alicante. 50 Kilometer? In Albatera. Ah. Also in etwa 50 Kilometer. Verstehe. In Albatera. Ist es bei euch auch so warm wie bei uns hier? Ja, wahnsinnswarm. Da tut sich das nicht viel. Nee. Liebe Margot, weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich ein Problem habe, dass ich meinen Sohn überfahren habe im Februar. Kreisen sich die Gedanken täglich darum. Du hast deinen Sohn im Februar überfahren? Ja. In diesem Jahr? In diesem Jahr, am 28. Februar dieses Jahres, ja. Ist dein Sohn dabei verstorben? Nein, Gott sei Dank nicht. Den ersten Abend habe ich die Benachrichtigung bekommen, dass sie nicht wissen, ob er überlebt. Und dann war er 5 Tage intensiv und dann noch im gesamten 26 Tage im Spital. Wie geht's ihm denn heute? Er ist jetzt in Rehabilitation, wöchentlich 3-mal. Ja. Er kann jetzt wieder an Krücken gehen. Aber da war kaputt, was kaputt gehen konnte. Fangen wir mal vorne an. Wie genau ist das passiert? Du sagst, du hast deinen Sohn mit einem Auto überfahren. Mit meinem Auto, mit deinem, ja. Auto. Was für ein Auto fährst du? Ich hatte einen Smart. Wenn es ein größerer Wagen gewesen wäre, wäre er heute tot. Was genau ist passiert? Das kann ich selber nicht wissen, weil ich weiß nur noch, dass ich den Schlüssel gedreht habe und dann hatte ich einen Blackout. Und dann hat mir mein Sohn erzählt, dass ich das große automatische Gartentor umgefahren habe und das auf ihn gefallen ist und ich dann nachher über das Tor, über ihn drüber gefahren bin und kam dann, mein Auto klebte dann an der Palme, als ich wieder zu mir kam. Wahrscheinlich durch den Ruck bin ich dann wieder. Das heißt, du bist in Ohnmacht gefallen, bevor es losging. Ich kann das nicht beurteilen. Ich will da keine Selbstdiagnose stellen. Mhm. Ich weiß einfach nichts. Das ist völlig ausgeblendet, völlig ein schwarzes Loch. Ausgeblendet, ja. So, dann bist du wach geworden wieder, als du dagegen geknallt bist. Ja, gegen die Palme, ja. Aber dann, in dem Moment lag ja dein Sohn schwer verletzt unter dem Gartentor. Am Boden. Ja. Nee, das Gartentor hat durch die Federung wieder aufgestellt. Ach so. Ich sah ihn dann am Boden liegen und schreien. Welche Verletzungen hatte er? Ja, da beginnen wir mal beim Nasenbein, das war offen gebrochen. Dann war das Schulterblatt, das war auch gebrochen. Das Schlüsselbein war gebrochen, von 9 Rippen 7 mehrfach gebrochen. Mhm. Durch die gebrochenen Rippen hat es ihm die Lunge beschädigt. Mhm. Und dann hat er das war alles rechts. Und dann hat er die linke Hüfte ausgekugelt. Mhm. Dadurch hat es den Knochen gebrochen, welchen weiß ich nicht. Mhm. Und den Fuß an dem Bein, wo die Hüfte kaputt ist, ist dann jetzt noch ein Nervdefekt. Ja. Ich muss jetzt noch abklären, ob der ganz kaputt ist oder ob er nur angerissen oder. Das heißt aber, die Wirbelsäule ist Gott sei Dank heil geblieben? Ja, Gott sei Dank, ja. Ja. In der Tat, wenn du jetzt einen schweren Geländewagen gehabt hättest, wäre dann wahrscheinlich tot. Wäre er tot, ja. Jetzt geht es ihm Gott sei Dank wieder besser, viel besser. Er kann jetzt an Krücken gehen. Ja. Und hat er hat auch die Chance, dass er wieder richtig gesund wird. Ob er wieder seinen Beruf ausüben kann, das weiß man, kann man noch nicht. Was für einen Beruf hat er denn? Er macht Boiler-Entkalkungen. Was macht er? Boiler-Entkalkungen, also Wasserboiler. Verstehe. Macht er den Service mit der Entkalkung. Jetzt sagst du, du hast große Schuldgefühle. Ja, die habe ich, weil ich habe ich bin auch mal angefahren worden auf dem Fußgängerstreifen und habe ja auch gegen die Verursacherin heute noch, das ist 10 oder 12 Jahre her, auch noch manchmal bei Schmerzen eine gewisse Emotion, und die wird von meinem Sohn aus wahrscheinlich auch noch angekommen. Ja, wie ist es denn bei deinem Sohn? Macht er dir irgendwie vielleicht auch durch die Blume einen Vorwurf? Es fallen schon so, du hast mich ja überfahren, aber nicht so jetzt im Bösen. Mhm. Oder wenn jemand darüber spricht, dann sagt er, ja, wenn meine Mutter was macht, macht es richtig. Hast du, das ist ja vielleicht eher dann scherzhaft gemeint. Und du, ja, genau so. Es kommt dann darauf an, wie, man kann ja einen Unfall verarbeiten. Was man nicht kann, das ist vergessen. Wollen wir erstmal ganz glücklich sein, dass dein Sohn lebt. Ja, und wollen das ganz bin glücklich ich sein. Auch. Ja, und wollen ganz glücklich sein, dass er, sagen wir mal, zumindest fast wieder ganz hergestellt wird. Ja. Jetzt will ich dich aber noch fragen, hattest du denn vorher schon mal ähnliche Ausfälle dieser Art? Nein, dann wäre ich nicht mehr Auto gefahren, weil seit diesem Tage bin ich nie mehr an ein Steuer gesetzt. Hast du dich denn nach diesem Vorfall mal neurologisch richtig untersuchen lassen? Ich habe bis jetzt für mich keine Zeit gehabt, weil ich ja jetzt alles organisieren muss. Wir wohnen 18 Kilometer vom nächsten Einkaufscenter weg. Ah, ja. Wir leben komplett auf dem Camper, wie Sie da sagen. Auf dem Campingplatz? Auf dem Dorf, abgelegen, ja, wie bei den Appenzeller dann dahinter zum Ecke. Verstehe. Aber das müsstest du natürlich, wenn sich die Sache jetzt ein bisschen beruhigt hat, mal unbedingt machen. Du müsstest dich mal richtig durchchecken lassen, Das mache ich auch, weil ich bin ja jetzt in der Verarbeitung so, wirst du wieder mal Auto fahren oder gar nie. Ja. Und werde ich mich durchchecken lassen, werde Tests machen. Genau. Und bevor ich die Angst nicht verliere, setze ich mich sowieso nicht an ein Steuer. Natürlich, ich verstehe. So, jetzt aber nochmal zu deinen Schuldgefühlen. Natürlich ist ja auch völlig klar und normal und menschlich, dass man ein Schuldgefühl hat, auch wenn man objektiv, ganz objektiv keine Schuld trägt. Du hast ja 100.000-prozentig nicht gewollt, dass du deinen Sohn überfährst. Nee. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist ja völlig klar. Es war ein Unglücksfall, bedingt durch einen körperlichen Ausfall bei dir. Ja, ja. Dennoch ist es natürlich klar, dass man sich da Gedanken macht und dass man hin und her überlegt. Da ist aber jetzt die große Gefahr, dass man sich da zu sehr reindenkt und reinsteigert. Ich versuche das so gut wie möglich zu unterdrücken. Ja. Diese Schuldgefühle. Ja. Vielleicht nicht nur zu unterdrücken, sondern dass du dir wirklich auch immer wieder klar vor Augen führst, das ist ein Unglück gewesen und ich habe da ich hänge da gar nicht mit meiner Entscheidung drin. Ja, ich bin ja nur jetzt muss man das mal so sagen, ich bin schuldig vom Verkehrsgesetz her, ich bin schuldig in den Augen der Versicherung, aber ich finde mich nicht schuldig in dem, ich wollte ja das nicht. Ich weiß auch nicht, ob wenn das auf einen gesundheitlichen Vorfall zurückzuführen ist, weiß ich gar nicht mal, ob das versicherungstechnisch eine Schuld ist. Aber das führt jetzt hier in diesem Gespräch zu weit. Ja, ja. Aber ich weiß ja, dass jeder Unfall ein Ereignis ist, das sich keiner wünscht. Ob er jetzt schwach ist oder stark. Mhm. Ich finde einfach, die Gedanken sind normal, dass das kommt. Du bist schuld, wenn ich sehe, hat er Schmerzen, dann fühle ich mich wieder mehr schuldig, als wenn es besser wäre. Natürlich. Deswegen solltest du mit allen Mitteln versuchen, wirklich dagegen zu halten. Jetzt bist du im Ausland und wir können dir keine gute Adresse vermitteln, wo du dir vielleicht ein bisschen Hilfe holen kannst. Aber ich habe ja einen Diplompsychologen hier im Hintergrund, der kann dir vielleicht noch den einen oder anderen Trick verraten, wie du das auch alleine ganz gut schaffen kannst, dagegen zu wirken. Da wäre ich super froh, weil ich enge meinen Sohn mit meiner Präsenz und mit meiner Bemusterung und Hilfe, also meinem Helfersyndrom, in seiner Freiheit ein. Und das möchte ich nicht. Gut, da haben wir noch ein weiteres Thema. Ist der Sohn, hat er eine Freundin oder ist er verheiratet? Er ist verheiratet, aber lebt im Moment alleine. Und wie alt ist er? Weiß man nicht. Er ist 42. 42, okay. Gut, ja. Margot, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst sofort von meinem Psychologen, dem Henning, zurückgerufen. Alles Weitere klärt ihr beiden, okay? Das ist gut, ja. Schön, dass du angerufen hast. Ich danke dir vielmals für die nette Unterhaltung. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg für deine Sendung. Dankeschön. Das machst du gut. Dankeschön. Alles Gute und schöne Grüße nach Spanien. Tschüss. Ja, gut. Tschüss. Das war die Margot. 0800 220 50 50. Und weiter geht es mit Marion. Die ist 19. Hallo Marion. Entschuldige. Marwan. Und 19. 19 war richtig. Marwan. Ja, ist marokkanisch. Ich wollte gerade sagen. Und ich mache eine Marion aus dir. Ist das peinlich? Nee, das muss ja nicht peinlich sein. Vorab, bevor ich gleich vergesse, ich wollte auch nochmal mich meiner Vorrednerin anschließen und euch einfach mal ein Lob zukommen lassen. Danke. Nicht nur dir, sondern auch deinem Team vorab. Absolut. Das ja auch anhören alles. Genau. Klasse, hört sich super an alles. Sehr nett. So, mein Lieber. Marwan. Ja. Marwan. Um was geht's bei dir? Genau, bei mir ist es so, also ich bin 19 und es ist so, ich war vor eineinhalb Jahren, das heißt mit noch 17, zum ersten Mal bei einer Prostituierten hier in Essen. Mhm. Und ich war damals noch in der Schule, so dass ich das hin und wieder mal wiederholt habe. Aber echt wirklich nur immer so als Ereignis, also sag mal wirklich so über ein halbes Jahr hin, zwei, dreimal. War aber nicht dein erster Sex, den du mit einer Doch, das kommt noch hinzu. Also es war mein erstes Mal allgemein. Ja. Und dann gleich mit einer Prostituierten. Mhm. Gut, und das habe ich halt dann echt wiederholt dann das ein oder andere Mal. Und lass mich kurz zwischenfragen. Warum hast du nicht versucht, mit einem Mädel ganz normal das erste Mal Sex zu haben? Versucht ist gut, also ist so, ich habe es ja echt versucht, ich bin ja auch ganz normal zur Schule gegangen und ich habe halt auch Kontakte mit normalen Mädchen, sage ich jetzt mal, gehabt, da hat es sich aber einfach irgendwie nicht ergeben, also woran es jetzt genau gescheitert ist, weiß ich nicht, ich hatte noch keine feste Freundin, ich hatte mal so eine Art Beziehung, wo es dann auch echt so weit hätte kommen können, hat sich aber auch irgendwie zerschlagen und so war ich halt mit gut 17 noch Jungfrau. Und dann hast du gesagt, jetzt muss irgendwas passieren, jetzt muss ich... Ja, das war eigentlich gar nicht der Gedanke. Also ich bin nicht hingegangen, um mich jetzt zu entjungfern, sondern echt, ich hatte einfach das Verlangen danach und es hat mich aber nicht daran gehindert, dass ich halt noch Jungfrau bin. Also es hat mich halt nicht daran gehindert, hinzugehen. Okay, sag ich mal so. Erzähl mal weiter. Genau, und jetzt ist es so, seitdem ich jetzt 18 bin, mein eigenes Geld verdiene, mein eigenes Auto habe, meine eigene Wohnung und echt da selbstständig bin, hatte ich echt dann auch wirklich das Geld auf der hohen Kante und das dann echt öfter zu wiederholen. Also nicht mal alle paar Wochen oder alle paar Monate. Wieder eine Zwischenfrage, das Geld auf der hohen Kante, Auto, Wohnung, selbstständig? Was, bist du schon so mit deinen 19 Jahren schon wohlhabend? Ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht. Also was? Als Automobilhändler. Also ich habe einen Autoplatz. Und? Gehst du fair mit den Kunden um? Ich gehe fair mit den Kunden um. Weil da ist man immer so ein bisschen skeptisch bei den Automobilhändlern, dass man da übers Rohr gehauen wird. Ja, muss man dazu sagen, ich exportiere aber Autos ins Ausland. Ah ja. Genau, okay. Und nach Marokko. Und ich habe da nicht den Kundenkontakt so beim Verkauf. Das entwickelt sich alles noch. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dadurch natürlich das Geld gehabt, um einfach mal öfter hinzugehen. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, ich bin jetzt 19, seit gut einem halben Jahr ist es echt so, dass ich gut dreimal die Woche jetzt eine Prostituierte besuche. Da lässt du wie viel Kohle im Monat ungefähr? Ich rechne das mal so aus. Also ich gebe mir vor jedem Monat immer so das Ziel, so 500 Euro kann ich dafür rausschmeißen. Also 500 Euro, das, wenn wir jetzt mal so berechnen, ich bezahle 30 bis 50 Euro pro Mädchen. Ja. Das sind dann so 10 Mädchen im Monat höchstens. Ja. Wenn ich 50 Euro zahle. Kann aber auch mal mehr sein. Ich hoffe, immer geschützt. Immer geschützt. Okay. Ob jetzt Geschlechtsverkehr oder nur Oralverkehr, das kommt halt auch öfter dazu, dass ich einfach mal einen Abstecher hier mache. In Essen gibt es ja so einen Straßenstrich, da kann man einfach mal so. Achso, das sind also auch immer verschiedene Mädchen. Du hast keine Stammmädels. Ich habe schon Stammmädels. Also ich habe viel ausprobiert. An den anderthalb Jahren, sage ich jetzt mal. Es gibt so meine Favoritinnen. Also ich habe in Oberhausen zum Beispiel ein Mädchen, von da komme ich auch gerade her. Mhm. Ich war auch heute dort, wo ich echt super gern hingehe und mit der ich mich auch super verstehe, habe ich echt meinen Spaß, von da halt öfter hinzugehen. Mhm. Aber so an sich probiere ich hier und da mal immer was aus. Aber das ist natürlich krass. Du bist 19 Jahre alt und hast im Monat, weiß ich jetzt, 12, 13, 14 Mal Sex mit einer Prostituierten. Mhm. Ne, so kann man sagen. Richtig. Und ja, das heißt, seitdem auch nie Sex mit einer, also ich sag mal, normalen Sex gehabt? Doch. Zweimal. Also ich habe eine Kundin kennengelernt. Da bin ich halt über den Kontakt gekommen. Mit der habe ich halt auch Geschlechtsverkehr gehabt. Mhm. Auf normalem Wege. Ich habe sie nicht bezahlt dafür. Und, dann auch einmal habe ich ein Mädchen kennengelernt hier bei uns im Freundeskreis. Wie war das? Viel besser. Viel besser als der Sex mit dem Prostituierten. Wobei mir der Sex mit den Prostituierten auch super gefällt. Mhm. Also, ich sag's dir gleich ganz spontan, Marwan. Ich finde, da musst du gegensteuern. Wenn du nämlich, du hast jetzt ganz jung damit angefangen und wenn du dich jetzt zu sehr in diese Art von Sexualität begibst, habe ich Sorge, dass du, wenn das über einen längeren Zeitraum machst, dass du, ich sag mal, die klassische, normale, was immer auch normal heißt, also normal in Anführungszeichen, Sexualität gar nicht mehr kannst oder genießen wirst können oder dich darauf einlassen können. Du sagst es. Das ist ja das, weshalb ich echt so langsam meine Gewissensbisse bekomme. Also weil ich echt gemerkt habe, jetzt, ich habe erstmal ein anderes Frauenbild bekommen irgendwie. Absolut, ja. Das kann man sich ja gut vorstellen, wenn ich echt 10, 15 Mal im Monat so einfachen Sex habe, echt hingehe, erst Geld auf den Tisch schaue und dann den Sex bekomme, dass ich dann echt ein anderes Frauenbild dann habe. Finde ich aber interessant, dass du selbst für dich schon so wahrnimmst. Das ist doch, ja, finde ich gut. Ja. Man muss sich natürlich auch Sorgen machen. Also jetzt für den Moment stört es mich nicht. Es geht finanziell, macht es mir nichts aus. Seelisch macht es mir nichts aus. Aber langfristig gesehen, ich will irgendwann heiraten, Kinder kriegen. Ja, langfristig. Ich glaube, dass ich da keine Probleme kriege damit. Genau, langfristig schädigt es dich. Nur darum, es geht jetzt nicht um irgendwelche moralischen Fragen, es geht einfach darum, dass es dich langfristig schädigt. Ich gehe mal davon aus, du hast eine sympathische Stimme, du wirst auch sicher ein netter Kerl sein und die Chance ist sicherlich sehr groß, wenn du ausgehst, dass du auch Mädels kennenlernst und auf einem ganz normalen Wege alles läuft. Ja. Das macht einen auch bequem mit den Prostituierten. Eben. Ne, da weiß man, ich gehe da mal eben hin und muss nicht großartig lange reden, schwingen und zack, die Sache läuft. Also in meinem neuen Freundeskreis, sag ich mal, der alte Freundeskreis, da war das schon so üblich, da gab es viele Leute, die das gemacht haben. Mein neuer Freundeskreis, das sind alles etwas bodenständigere Leute und da macht das keiner. Und die, von denen bekomme ich auch mal diese Resonanz. Also die sagen mir auch immer, ey, du gehst doch bestimmt nur dahin, weil das so einfach ist. Komm, sei nicht so faul, geh mal abends mit uns weg oder so. Aber das ist irgendwie nicht mein Fall, weil wie gesagt, das hat sich echt so eingelebt. Ich sag mir, warum soll ich Freitag jetzt in der Disco-See gehen, dafür irgendwie mir die ganze Nacht um die Ohren schlagen? Ja, aber ich will dir mal sagen, es geht ja nicht nur, es soll dir ja nicht nur um Sex gehen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwann auch mal Bock hast, dich zu verlieben und dich auf eine Frau und auf einen Menschen einzulassen, was dann irgendwann auch mal vielleicht in der Familie endet, so eine Verbindung. Das kann ja auch sein. Ich hoffe, dass ich da den Schnitt finde. Ja, also. Aber wir sind uns einig, ne? Du musst das wegbremsen. Wir sind uns einig. Und du musst dich mehr so ins normale Leben begeben. Auch auf die Gefahr hin, dass das ein bisschen langfristig und kompliziert ist. Hast du dich denn noch nie jetzt in den letzten Zeiten mal so richtig verliebt in jemanden? Nee, also das ist das letzte Mal echt wirklich in der Schulzeit. Ich habe da echt blöde Erfahrungen gemacht. Aber ich will das nicht darauf zurückführen. Nee, kann man nicht. Das ist Quatsch. Aber, habe ich momentan auch. Oder bist du so mit 19 selbstständig und schon so ein kleines Unternehmen, bist du so eingespannt, dass du gar keine Zeit dafür hast, großartig? Ja, das lässt sich so leicht sagen. Also die Zeit würde ich schon finden, glaube okay. Ich bin schon viel unterwegs und echt spät erst zu Hause. Aber wenn ich jetzt wirklich jemanden kennenlernen würde, für die es wert wäre, dann könnte ich das auf jeden Fall einrichten. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe keine Zeit für eine Freundin. Das genau. Ist schon also es muss ja auch nicht nur, es muss ja nicht nur in der Disco sein. Es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, wie man Frauen, auch nette Frauen kennenlernen kann. Ja. Also du ist eine Überlegung wert, klar. Aber ich bin echt so weit, dass ich fühle mich nicht so jetzt in der Lage, wo ich jetzt sage, ich höre jetzt damit auf. Also ich gehe jetzt da nicht mehr hin. Ich glaube, das geht schon auch bei dir. Die Gefahr besteht, nur wenn du das noch lange so weitermachst. Einmal, dass du unfähig wirst zu lieben. Das glaube ich. Und die zweite große Gefahr besteht, dass da auch ein Suchtverhalten daraus entsteht. Und ich denke, jetzt bist du noch in der Phase, wo du das gut wegbremsen kannst, wenn du nur dagegen steuerst. Wenn ich will. Ja, das ist ja die Sache, das meine ich damit. Ja, du musst es willen. Du hast ein kleines Unternehmen, das heißt, du bist ein willensstarker Typ und ziehst da deine Sache durch, dann kannst du es da auch schaffen. Bin ich mir sicher. Ja. Marouane. Mit dem schönen Namen und mit dem schönen Namen Marouane. Was heißt das auf Marokkanisch? Du, das weiß ich gar nicht. Also ich habe auch eine deutsche Mutter, muss ich dazu sagen. Ich bin auch ziemlich manchmal haben wir so mehr Deutscher. Ah, verstehe. Manchmal haben wir so orientalische Namen noch eine Bedeutung. Ja, ich glaube, Marouane hat schon eine tiefere Bedeutung. Ist ja auch ziemlich üblicher Name, gängiger Name. Kann ich mir schon vorstellen. Muss ich mal recherchieren. So, mein Lieber, du musst dich jetzt auf die Suche nach einer guten Frau machen. Und ich wünsche dir sehr, dass du dich bald richtig verliebst. Und dann ist die Sache eh vergessen mit den Prostituierten. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Sven ist hier. Sven ist 43. Guten Morgen, Sven. Hallo? Hallo? Ja. Ja, Jürgen. Ja, Sven, du hörst mich gut, hoffe ich. Ja, super gut. Sehr gut. Über was reden wir? Ja, ihr hattet gestern da schon ein Thema. Da ging es um... Darum kümmert sich mein ganzes Leben oder mein Tag. Genau, so das Zentrum des Lebens. Um was dreht sich das Leben? Genau, darum ging es gestern. Mhm. Und ja, heute kann ich ja mal. Also bei mir ist es so, ich hatte vor etlichen Jahren einen Autounfall und sitze seitdem im Rollstuhl mit einem Querschnitt gelähmt. Oh. Wie lange liegt der Autounfall zurück? 18 Jahre. 18 Jahre, so lange. Hattest du Schuld? Nee, also ich war Beifahrer und wir sind dann die Leitplanke und das war Aquaplaning und dann hat sich der Fall erledigt. Das heißt, der Fahrer ist zu schnell gefahren? Zu schnell und dann auch unter Alkohol. Ach du Liebe. Das hat noch nicht mal der untersuchende Arzt ihm angesehen. Das kam erst nach der Blutprobe raus. Demnach also auch keine Versicherung. Mhm. Demnach auch kein Geld von der Versicherung. Mhm. Demnach also auch mein Beruf weg. Was hattest du gelernt? Ich bin ein klassischer Balletttänzer gewesen von Beruf. Balletttänzer? Mhm. Ach du Gott. Ausgebildeter? Bühnentanz, ja, mit einem Nummer dann studiert in Köln. 18 Jahre, wie alt warst du denn da? Als ich angefangen habe. Nee, als der Unfall war, da warst du? 25. Boah. Welche Verletzungen hattest du? Ich hatte den Bruch des zweiten und dritten Wirbelkörpers in der Brust. Das heißt, ganz im Klartext, Querschnittslähmung. Querschnittgelähmt, ja. Kann man nichts machen? Nein. Mein Gott, als man dir das gesagt hat, du bist ausgebildeter Tänzer, Balletttänzer, und als man dir gesagt hat, sie werden nie wieder tanzen können, sie sind querschnittsgelähmt, was hast du denn da gesagt? Oder gedacht? Oder gemacht? Erstmal habe ich gar nichts gedacht. Ich habe erstmal gesagt, wir warten jetzt erstmal die Operation ab. Die haben mich dann an der Wirbelsäule stabilisiert, also Metall reingemacht. Hm. Und dann habe ich gesagt, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht kommt ja was zurück. Achso, da war die Hoffnung, es könnte vielleicht doch... Ja. Und du hattest wirklich daran geglaubt damals? Nein, ich habe daran geglaubt, ja, natürlich. Obwohl die Ärzte dir gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit ist... 50-50. Ach doch, immerhin haben sie das gesagt. Ja, das heißt ja oder nein. Entweder das kommt was oder das kommt nicht. Also stimmte das? Hätte es wirklich sich wieder regenerieren können? Hätte. In manchen Fällen kann es passieren. Ist aber nicht passiert bei dir? Nein. Nach wie viel Zeit stand das denn endgültig fest? Nach 2 Jahren. Hm. Ich habe also langsam trainiert und konnte ein bisschen stehen. Das konnte ich schon. Und ich kann also ganz normal auf Toilette gehen. Das geht, weil wenn du Querschnitt bist, kannst du ja auch nicht mehr normal pinkeln, sage ich mal. Ne? Und das andere eben halt auch nicht mehr normal. Ach so, weil es ist auch alles taub untenrum. Ist das so bei dir? Das ist so, wie wenn dir der Arm eingeschlafen ist und dann dieses Kribbeln, was du deinen Beinen hast. Also ich merke, wo du außen anfährst. Verstehe. Also, aber ich habe keine Tiefensensibilität. Ich merke auch nicht warm und kalt. Also du merkst auch nicht, wann du auf die Toilette musst. Ja, das merke ich. Das merkst du? Ja, ich merke, wann ich Druck kriege und dann muss ich auch. Hast du sexuelle Empfindungen noch? Ja. Das schon. Und das funktioniert auch noch? Ja, das erste Mal war etwas komisch. Es war schon anders als sonst. Ne? Also ist es nicht so ein Orgasmus, wie du ihn von früher kennst? Nein, das nicht mehr. Mhm. Aber das ist mehr eine Kopfsache. Mhm. Aber die Erektion und so, das ist alles da. Erektion, alles ist da, das Empfinden ist auch da. Es ist nicht mehr so empfindlich wie früher. Mhm. Das heißt, du kannst auch viel länger, also ohne Probleme. Aber der eigentliche Sex, der spielt sich mehr im Kopf ab. Ja, das haben mir schon sehr viele Querschnittsgelähmte erzählt. Auch Leute, die gar keine Empfindung mehr haben, sagen, dass sie dennoch sexuelle Empfindungen haben, eben im Kopf. Ja, richtig, da, es geht so über den Kopf. Sag mal, wenn man so ein, du hast ja vielleicht wahrscheinlich den Traum, auch erfolgreich zu werden, vielleicht sogar ein großer Star zu werden als Tänzer. Ja, war ich. Oder warst du schon? Ja, war ich schon. So. Wie lange hat das dann gedauert, bis du mit deinem Schicksal ins Reine gekommen bist? Oder bist du gar nicht ins Reine gekommen? Ach doch, damit bin ich sehr schnell ins Reine gekommen. Also ich wusste, okay, du bist jetzt 25, mit 30 wäre dein Beruf eh vorbei gewesen. Mhm. Oder 32 spätestens, dann bist du ja körperlich ein Wrack. Mhm. Ja, gut, war nicht deine Schuld, ist nun mal so passiert, aber du hast überlebt, also mach's Beste draus. Achso, das heißt, du hast gar nicht so lange gehadert mit deinem Schicksal? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass du wirklich völlig, völlig am Ende gewesen wärst. Nein. Du hast natürlich recht, der Beruf endet mit Anfang 30, ne, als Tänzer. Das ist ja schon Wahnsinn, wenn man sich das so vorstellt. Ja, das ist. Du musst bekloppt sein, wenn du den Beruf ergreifst. Wie weit warst du denn schon in der Karriereleiter oben? Ja, so ziemlich. Also ich war zuerst in Köln, da habe ich mein Studium begonnen. Mhm. Dann bin ich nach München gegangen, war dann am Nationaltheater. Mhm. Von München wieder zurück nach Braunschweig. Mhm. Von Braunschweig nach Hannover. Mhm. Von Hannover aus nach Monaco. Von Monaco nach Nizza. Von Nizza nach Luzern. Von Luzern nach Mannheim und dann wieder zurück nach Braunschweig. Das heißt, Leute, die sich in der Szene auskannten, die kannten deinen Namen auch und du warst da. Mein Name ist bekannt gewesen. Ja. So, jetzt sagst du, es dreht sich alles darum. Zu dem Thema hast du dich gestern gemeldet. Ja, um was konkret dreht sich jetzt alles? Um meine Tagesplanung. Also seitdem ich diesen Unfall habe, ich konnte ja noch alles selber. Mhm. Ich konnte mich selber an- und ausziehen, ich konnte mich selber waschen, ganz normal, nur eben halt nicht laufen. Mhm. Meine Freundin ist jetzt, also meine ist gestorben am 8.5.2011 an Krebs. Mhm. 1,5 Jahre vorher wurde mir der rechte Arm amputiert. Wie bitte? Warum das? Ich war im Krankenhaus zu einer Routineuntersuchung und habe mir da diesen MRSA-Keim angefangen. Das gibt's doch nicht. Daraufhin musste dann der rechte Arm amputiert werden. Das rechte Bein wäre auch beinahe amputiert worden. Das konnte aber noch gerettet werden. Ist seitdem aber ein Stück kürzer. Die haben mir die Hüfte rausgebaut am rechten Bein. Ist das unfassbar. Daraufhin ist der linke Arm ausgekugelt gewesen. Und die Manschette da, wo die, sage ich jetzt mal so, die Manschette ist da, wo der Arm dran fest ist, auch zerstört vom MRSA, dass der Knochen weggefräst werden musste. Den Arm kann ich jetzt wieder bewegen zu 40%. Ist der Keim weg? Der Keim ist Gott sei Dank draußen seit 5 Jahren. Und in all diesem verlierst du auch noch deine Partnerin? Nein, ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Ich war 13 Monate lang in Heidelberg im Krankenhaus. Bin danach wieder nach Braunschweig. Alles wieder gut, alles wieder toll. 1 Jahr wirklich Ruhe. Mhm. Und nach 1,5 Jahren kriegen wir die Diagnose, Tanja hat Krebs. Und Tanja war eine junge Frau? Ja, 37 Jahre alt. Mhm. Das heißt, du hast die ganze schwere Zeit der Erkrankung und des Sterbens dann... War ich bei ihr, die ganze Zeit, Tag und Nacht. Und da sagst du, dass du mit deinem Schicksal nicht haderst? Nein, ich habe Schlimmeres gesehen. Hm. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Hm. Ich habe was zu essen. Hm. Ich habe nur meine Tanja nicht mehr. Hm. Und das macht mich fertig. Aber es dreht sich eben halt den ganzen Tag bei mir nur noch drum, seitdem Tanja nicht mehr da ist. Um sie. Tanja hat früher alles gemacht, nachdem ich den Arm verloren habe und alles. Mhm. Sie hat mich gepflegt, sie hat mich in den Rollstuhl reingehoben. Wir haben zusammen geduscht. Mhm. Wir sind zusammen spazieren gegangen. 2011 ist sie gestorben, sagst du? Ja, am 8.5. Am 8.5., das heißt also jetzt gerade hat sie es gejährt. Ja. Mhm. Und seitdem dreht sich das nur noch. Wer hilft mir jetzt? Wie organisiere ich meinen Tag? Hast du Menschen, die dir helfen? Wenige. dir steht doch sicher ein Pflegedienst zu. Ja, aber ich möchte mit diesem Pflegedienst nichts zu tun haben. Verstehe. Das ist nichts Menschliches. Das ist nur rein, da geht es nur um Geld. Es geht immer nur um Geld. Hast du Erfahrungen gemacht schon? Ja, habe ich. Und die waren für dich nicht gut? Nein. Hm. Kannst du denn? Ich sollte für Sachen unterschreiben, die nicht geleistet worden sind, und das mache ich nicht. Kannst du denn überhaupt so ganz alleine existieren in deiner Wohnung? Nee, also egal, was ich brauche, ob es eine Tasse Kaffee ist, muss mir alles zubereitet werden und ans Bett gebracht werden. Ich habe einen Tisch hier bei mir zu Hause, der ist 80 mal 80 Zentimeter. Das ist mein ganzes Leben, das da drauf ist. Da sind meine Telefone drauf, meine Morphinampullen liegen da oben. Die du nehmen musst nach wie vor? Ich muss Morphin nehmen, ja. Warum? Weil ich so starke Schmerzen habe durch das ständige Liegen. Hm. Das heißt, du kommst den Tag über, liegst du auch im Bett? Ja, ich liege 24 Stunden auf dem Rücken. Ach du. Seit 5 Jahren. Ich hatte es gerade so verstanden, dass du doch noch so ein bisschen auf Krücken dich bewegen kannst. Nee, Krücken, das geht ja nicht mehr. Nee, klar, das war damals, vor der Amputation. Ja, verstehe. Ja. Hm. Du liegst ja 24 Stunden alleine. 24 Bett. Stunden alleine. Aber müssen ja Leute zu dir kommen. Wer macht denn das dann? Momentan macht das eine sehr liebe Freundin von mir, die Ilona. Mhm. Die kommt 2-mal am Tag zu mir. Einmal morgens um 10. Mhm. Und dann einmal um 6 abends. Jeweils für eine Stunde. Weißt du, was mich gerade ganz, ganz beeindruckt hat, was du gesagt hast? Nee, was? Wahnsinnig beeindruckt hat. Du in deiner ganzen schweren Situation sagst, ich will gar nicht klagen, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe was zu essen. Das ist unfassbar, dass du das sagst. Ist doch so, mir geht's doch gut. Ich habe was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe Möglichkeiten, ich kann telefonieren, ich habe Möglichkeiten, die andere Menschen nicht haben. Was meinst du? Die haben nichts zu essen, die haben gar nichts, die haben nicht mal ein Dach über dem Kopf und denen geht's viel schlechter als mir. Ich will dir mal was sagen, Sven, was meinst du? Wie viele Tausende von Menschen jetzt gerade den Hut vor dir ziehen. Ich auch. Hm. Wirklich? Wirklich? Ist nicht nötig. Nee, wirklich. Naja, aber nimm's mal so an. Das tun wir alle sehr gerne. Hm. Du gehst ja jetzt sehr, sehr pragmatisch so mit deinem Schicksal um, wie du es gerade erklärt hast. Ja, aber da bleibt ja nichts anderes übrig. Wie hast du denn jetzt also abgesehen davon, dass deine Partnerin dir so sehr viel geholfen hat im Leben, wie hast du denn den Tod jetzt verarbeitet oder wo bist du beim Verarbeiten? Ich habe noch nicht mal angefangen. Verstehe. Ich hatte keine Zeit dazu. Manchmal kriege ich so Phasen, dann denke ich, oh weia, was hast du dem Mädchen alles angetan? Mhm. Ich kann momentan mich noch nicht um die Trauer, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit der Trauer jemals angefangen habe. Hm, ist mir klar. Drum kümmern, weil ich muss jetzt meinen Tagesablauf kümmern. Wer hilft mir? Ich hatte so viele Hilfen in letzter Zeit. Die einen machen mal 2 Wochen, dann hören sie wieder auf, werden dafür bezahlt. Dann kommt mal jemand, dann kommt mal wieder niemand. Ich muss also sehen, wie kriege ich meine Medikamente, wer holt mir die? Taxifahrer anrufen, da muss ich den sehen, dass der in die Wohnung reinkommt. Da muss jemand da sein, der aufschließt. Mensch, das muss doch irgendwie auch in deiner Umgebung nette Leute geben, auch die professionell so das machen, die das auch ordentlich machen. Das kann ich. Wohnst du in einer Stadt oder auf dem Land? In einer Stadt, ja. In einer größeren Stadt? Ja, Braunschweig. Wir haben so 300.000 Einwohner knapp, sage ich. Aber da muss es doch Mittel und Wege geben, dass dir adäquat und ordentlich geholfen wird. Ja, wir haben jede Menge Pflegedienste. Aber die machen nur Pflege, keine Haushaltshilfen. Aber auch da muss es... Und bei mir ist ja so, du musst mich ja nicht pflegen. Nee, du musst mir nur helfen beim Waschen. Und so da beim Waschen musst du mir eben halt helfen. Ne? Oder beim Duschen. Mhm. Und abführen eben halt, wenn ich auf die Seite muss, damit ich machen kann. Ne? Weil ich nicht aufs Klo kann. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich frage mal meine Zuschauer und Zuhörer im Raum Braunschweig, die jetzt genau den Fall mitgehört haben. Bitte mailt uns doch ein paar Hinweise, wie wir vielleicht den Sven unterstützen könnten oder was wir machen können. Tipps. Wir brauchen einfach Tipps, ein paar gute Tipps von ordentlichen Leuten, die genau das leisten können, was Sven will. Ich wäre sehr stolz und wir wären sehr stolz, wenn wir dir ein bisschen helfen könnten. So. Das ist eine ganz große Klasse, wirklich. So. Jetzt haben alle zugehört, alle wissen jetzt Bescheid, du hast alles geschildert, um was es geht und die Leute, die sich in diesen Bereichen auskennen, haben jetzt direkt gecheckt, was los ist. Ja. Vielen Dank. Also Sven, du hast mein Wort, unser Wort, sobald was reinkommt, melden wir uns bei dir. Das ist ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank. Weil ich hoffe sehr. Das ist es gut. Gibt so viele Menschen, weißt du, die auch so liegen wie ich. Mhm. Und in Pflegeheimen. Und in Pflegeheimen ist es nicht gut. Wirklich nicht. Die Menschen sind da keine Menschen mehr. Das ist furchtbar. Du wirst aus deinen vier Wänden ausgerissen. Ja. Wenn du noch klar im Kopf bist, so wie ich, ist das für mich eine ganz furchtbare Sache. Ich glaube es. Ich glaube es. Ich glaube es dir wirklich. Ja. Lieber Sven, wir beenden mal das Gespräch. Ja. Und du wirst von uns hören. Ich bin ganz sicher. Das ist ganz lieb. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also alles Gute wünsche ich dir. Ja, Jürgen, vielen Dank. Viel Kraft. Mach weiter so. Bist ein toller Typ. Und du bist ein ganz lieber und du gibst Leuten viel, viel Kraft. Wirklich, gibst du wirklich. Lieber Sven, auf Wiederhören. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Wollen wir doch mal an der Stelle all die Menschen grüßen. Der Sven hat das gerade angesprochen, die so ganz krank oder vielleicht chronisch krank zu Hause im Bett liegen und das Bett nicht verlassen können. Ich weiß, dass sehr viele diese Sendung hören oder sehen und jede Nacht hier bei uns sind. Schöne Grüße von uns allen an euch. So, wie spät haben wir? 1.36 Uhr haben wir. Und jetzt geht's weiter mit Jessica. Hallo Jessica. Ja, hallo. Du bist wie alt? 18 Jahre. Das stimmt, ne? 18, ja. Jessica, was geht's denn bei dir? Ja, also bei mir geht es um meinen Freund. Mhm. Ich bin mit ihm jetzt seit einem Jahr zusammen, also seit dem 17.05. sind wir ein Jahr zusammen. Mhm. Das hat, eigentlich läuft es schon länger mit uns als ein Jahr, aber es kam halt ein bisschen anders. Und ich habe sehr große Angst, ihn zu verlieren, weil ich stark eifersüchtig bin. Mhm. Das, besteht denn Anlass zur Eifersucht? Auf jeden Fall. Ah, auf jeden Fall. Wie alt, erstmal die Frage, wie alt ist er? Er ist 20. 20. Und wieso besteht Anlass zur Eifersucht? Weil es halt jemand anderen gibt. Ah, es gibt jemand anderen. Wie hast du das erfahren? Also, ich weiß zumindest, dass dieses Mädchen was von ihm möchte und dass sie ihn liebt. Ich habe beim Aufräumen einen Brief gefunden von ihr an ihn. Da standen Sachen drauf, also das ist wirklich, ich könnte dir mit meinen Krallen das Hemd vom Körper reißen, sowas zum Beispiel. Und unten drunter stand. Aber entscheidend ist ja, ob nur sie das sagt oder ob er auch etwas zurücksagt. Ja, das kommt ja jetzt noch. Unten drunter stand ja dann noch Beziehung, ja, nein, Unterschrift. Und der Brief ist vom 4.5., glaube ich. Mhm. Also auch von diesem Monat. Mhm. Und ich habe dann daraufhin sein Handy kontrolliert und habe SMS gefunden, wo er zu ihr schreibt, hey, meine Süße. Und sie schreibt auch sowas zurück. Und doch mit Küsschen hier und Küsschen da. Und du hast geschnüffelt. Ja. Hast du ihm das erzählt? Nein, ich kann ihn ja dann nicht darauf ansprechen. Ich kann ihm ja nicht sagen, hey, ich weiß, jetzt, dieses Mädchen liebt dich und ich habe das jetzt einfach mal so, das geht ja nicht, ich muss dir mir ja dann auch erklären, woher ich das weiß. Das müsstest du dann tun, ja gut, dann hast du ein bisschen Dreck am Stecken, aber er hat ja noch mehr Dreck am Stecken. Ja, egal wie ich ihn darauf anspreche, wenn ich sage, ich habe Angst, dass du dich in dieses Mädchen verlieben könntest, weil sie dich liebt oder ich das Gefühl habe, sie will mehr von dir. Du gehst mit ihr feiern, du gehst mit ihr schwimmen, du gehst mit ihr sonst was machen. Ja. Das ist für mich, ist das keine normale Freundschaft. Ja, die entscheidende Frage ist ja, was läuft da zwischen den beiden? Was ist die entscheidende Frage? Was ist da? Ja, die letzte SMS, die ich gelesen habe von den beiden, ja, da hat er drunter geschrieben, liebe dich. Ja. Also auf Englisch, Jessica. Love, ja. Jessica, dann sprich ihn an. Gar keine Diskussion. Er sagte mir in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wir haben, ja, ich weiß nicht, ob ich das so offen da sagen kann, also wir haben miteinander geschlafen und ich habe ihn gefragt, ob er der Einzige ist und ob ich die Einzige für ihn bin. Und ich habe ihn gefragt, ob er mein Mann wird und ob wir heiraten und bis an unser Lebensende. Und er sagte, ja, und du bist die Einzige und ich liebe dich über alles. Und wir haben so viel Scheiße schon durch. Wir haben so viel durchgemacht und ich will einfach nicht, dass das verändert ist. Ja, das hat er ja so gesagt. Aber offensichtlich hat er dich ja belogen, nachdem du ihn gefragt hast. Er hat dich belogen. Da ist ja jemand anders, wenn er zu der Frau schreibt, ich liebe dich und die anderen Sachen, die du beschrieben hast. Jessica, ist eine harte Sache. Aber was willst du denn machen? Du weißt jetzt, du hast jetzt ein Wissen, du weißt etwas. Gut, du bist auf einen Weg an dieses Wissen gekommen, der nicht der richtige Weg ist. Da kannst du dich auch gleich. Gut, da kannst du dich auch gleich für entschuldigen. Aber dennoch bleibt der andere Tatbestand ja nur auch in der Welt. Das heißt, das musst du mit ihm klären. Das musst du ihn, da musst du ihn ansprechen drauf. Ich weiß aber nicht wie. Indem du das alles so sagst, wie du es mir gerade auch erzählt hast. Ja, aber er würde nicht so drauf reagieren wie du. Er würde drauf reagieren wie ich, meinst du? Nein, er würde eben nicht so wie du darauf reagieren. Sondern? Ja, er wird wahrscheinlich völlig ausflippen und dann wird er mir wieder die ganze Zeit vorhalten, dass ich ja dann die Schuld daran wäre, ja, warum ich das gemacht hätte und so. Das hat er damals auch immer gemacht. Das bin immer ich bin die Schuldige, egal wie man es lenkt. Okay, aber du kannst nicht die Schuldige sein, dass er heimlich da andere Sachen am Laufen hat und fremd geht. Wenn er das so hindreht, dann ist die Sache eh kaputt. Wenn es so komisch eskaliert, ist die Sache porös zwischen euch beiden und kaputt, Jessica. So schlimm es auch ist und so traurig es für dich klingt. Was hast du für eine Alternative, wenn du jetzt nichts machst? Du bist unglücklich, du bist irre eifersüchtig, zu Recht auch, wie du es jetzt beschrieben hast. Eure Beziehung wird immer verspannter, weil du eben dich so verhältst, wie du dich verhältst. Er blickt das nicht so richtig, warum du dich so verhältst. Also treibst du durch dein Verhalten ihn sowieso noch weiter weg von dir. Also du musst reden, ihr müsst es auf den Tisch legen, Mensch. Und wenn ich ihn dann noch verloren habe? Jessica, vielleicht hast du ihn schon längst verloren. Vielleicht hast du ihn schon längst verloren, aber dann weißt du es wirklich. Du wirst, indem du jetzt schweigst, wirst du ihn und eure Beziehung nicht retten. Geh in die Offensive. Es kann ja auch alles ganz anders kommen, dass der erstmal sauer ist, dass du geschnüffelt hast. Okay, irgendwann schwamm drüber. Vielleicht merkt er dann auch, was los ist. Und vielleicht sieht er, wie wichtig du ihm bist. Und vielleicht gibt es ein großes Gewitter und dann geht's wieder richtig ruhig und von vorne los. Kann ja sein. Er sagt immer, ich soll ihm vertrauen. Ich sage zu ihm, ich weiß nicht, wie ich dir vertrauen soll. Ich habe einfach dieses Gefühl, es ist da was mir den anders gibt, dir nicht vertrauen zu können. Da meinte er, versuche es doch wenigstens. Und er sagt immer, just do it und mach es einfach. Okay, und dann sagst du, wie soll ich dir vertrauen, wenn ich das und das jetzt weiß? Das und das habe ich gesehen und gelesen. Also in dem Moment direkt. Bitte? In dem Moment dann direkt drauf los. Was macht er denn direkt? Also in dem Moment dann direkt drauf losreden. Ja, finde ich schon. So eine Situation. Ja, auf jeden Fall. Jessica, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich würde es wirklich genau so an deiner Stelle machen. Okay. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute, Mensch. Danke. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ja, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter mit der Sonja. Und Sonja ist 20. Morgen Sonja. Hallo Domian. Hallo Sonja. Um was geht's bei dir? Ich habe heute was ziemlich Schlimmes erfahren. Was denn? Meine Mutter wird bald sterben. Das hast du heute erfahren? Ja. Was ist denn passiert? Meine Mutter hat Krebs. Und die Ärzte haben heute gesagt, es sieht wohl sehr schlecht jetzt aus. Also sie hat das schon seit 4 Jahren jetzt. Seit 4 Jahren schon? Ja. Was für ein Krebs hat sie? Ja, Stockkrebs. Ja. Und sie wird seit 4 Jahren wie behandelt? Ja, mit der Chemotherapie seit 4 Jahren. Also es war dann auch immer Phasen, in denen es halt gut war. Und da war dann halt wieder nichts, aber es ist dann halt immer wieder aufgeflammt. Und wer hat das heute gesagt oder dir gesagt? Meine Tante, weil sie hat heute meine Mutter im Krankenhaus besucht. Wir wechseln uns immer ab. Und ich war heute gar nicht da. Und ich habe auch heute nicht wirklich mit ihr gesprochen, weil es ihr sehr schlecht ging und sie unter Medikamenten stand. Und jetzt werde ich da morgen hinfahren. Und die Tante hat es dann sofort dir gesagt? Ja. Dass es sehr ernst ist? Ja. Wo ist dein Vater? Mein Vater lebt auch nicht mehr. Wann ist der gestorben? Da war ich 8. Ach so, ist schon sehr lange her dann. Ja. Was macht man denn im Moment mit deiner Mutter im Krankenhaus? Naja, sie ist am Dienstag ins Krankenhaus gekommen, weil es ihr zu Hause immer wieder schlechter ging. Also sie ist mitten eigentlich in der Chemotherapie. Und am Mittwoch sollte eigentlich wieder eine gemacht werden, aber dann ging es ihr übers Wochenende so schlecht, sodass wir dann am Dienstag ins Krankenhaus gefahren sind. Du sagst, wie, gibt es noch Geschwister? Ja, einen jüngeren Bruder, der ist 15. Ach so. Für den musst du dann auch noch da sein und stark sein im Moment. Und es war halt so, dass meine Mutter einen total angeschwollenen Bauch hat und sie hat total angefangen zu pfeifen. Und jetzt haben wir festgestellt, dass ein bisschen Wasser in der Lunge ist. Sie hatte schon mal Wasser in der Lunge. Das wurde dann aber punktiert. Und und jetzt hat sie halt auch einen ganz geschwollenen Bauch und konnte, und sie wissen halt gar nicht, woher das kommt. Und sie haben gesagt, sie ist einfach sehr schlecht aus. Weißt du denn die genaue Formulierung, was ein Arzt zu ihr gesagt hat heute? Nein, meine Tante hat mir auch nicht viel gesagt. Sie hat mich auch nur angerufen und hat mir das kurz und knapp unter Tränen gesagt. Und dann war das Gespräch auch schon beendet, was ich nicht sehr toll fand, aber... Finde ich auch komisch. So eine ernste Sache, die bespricht man ja ein bisschen länger oder man kommt sogar vorbei und macht das... Ja, aber weiß ich nicht. Sie ist da manchmal so ein bisschen, ich glaube auch, dass sie es nicht böse gemeint hat, aber manchmal ist sie das schon so ein bisschen... Vielleicht war sie auch geschockt und hat auch Angst. Ja, selbstverständlich. So, jetzt musst du natürlich morgen erstmal, du hast ja so vor, dorthin zu fahren, ins Krankenhaus hinzugehen. Ja. Und kannst du denn offen mit deiner Mutter sprechen? Kannst du sie fragen, was jetzt ist? Ja, natürlich. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Und deshalb bricht da auch gerade alles für mich zusammen. Wie alt ist deine Mama? 54. Das ist auch ganz schlimm, Sonja. Da gibt es auch gar nichts zu relativieren oder zu beschönigen. Du bist jetzt schon seit 4 Jahren mit dieser schweren Erkrankung konfrontiert. Mit Auf und Ab und Auf und Ab, mit Hoffnung und wieder Enttäuschung und hin und her. Und wenn man dann das erfährt, ist das ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ja. Nun wissen wir ja noch nicht ganz genau, was da gesagt worden ist. Deswegen ist erstmal wichtig, dass du morgen in Ruhe mit deiner Mutter sprichst. Ja. Gut wäre es natürlich auch, wenn du auch noch mit einem Arzt sprechen würdest. Das ist ja auch so eine Sache. Die Ärzte sind so scheiße. Bitte? Die Ärzte sind so scheiße. Die sind so scheiße. Die unterhalten sich nicht gut mit euch. Nein, da läuft überhaupt nichts gut. Du hast also auch das Gefühl, dass deine Mutter da in der Klinik gar nicht richtig gut behandelt wird? Ganz genau. Wäre dann. Also, die haben immer gesagt, weil es ja schon so oft wieder aufgeflogen ist, ist das 4. Mal, dass sie zwischenräumen halt immer, es wurde mal angedacht, eine Erhaltungstherapie zu machen. Das heißt, dass sie halt immer nochmal, auch wenn alles die Werte in Ordnung sind, dass sie nochmal eine Chemotherapie bekommt, also zum Beispiel jeden Monat eine, in so abgeschwächter Form. Aber es wurde nie gemacht. Und ich meine, wenn sie schon sterben musste, aber ich vielleicht hätte das auch etwas verhindert, aber es wurde einfach nie gemacht. Besteht denn die Chance, oder kann man deine Mutter jetzt noch verlegen in eine andere Klinik? Sie ist ziemlich schwach. Sie ist wirklich ziemlich schwach. Also würde sie das denn wollen? Ich weiß nicht. Sie hat auch nicht mehr viel Kraft zu kämpfen, Domian. Es geht jetzt schon ziemlich lang und sie hat auch sehr, sehr starke Schmerzen. Hast du jemanden an deiner Seite, der so ein bisschen beim Organisieren mit anpacken kann? Nein. Also, jetzt hat meine Tante, aber also im Großen und Ganzen, die ganze Zeit mache ich alles hier alleine. Also ich finde, es ist erstmal ein Warnsignal für mich, wenn du sagst, ihr habt das Gefühl, dass ihr da nicht gut behandelt werdet, dann werdet ihr auch nicht gut behandelt, wenn ihr das Gefühl habt. Ja. So, das heißt, deine Mutter müsste in gute ärztliche Hände, entweder, ich weiß jetzt nicht, auf eine onkologische Station oder vielleicht auch auf eine Palliativstation. Weißt du, was das ist? Ja. In welcher Stadt wohnst du? In einer ganz kleinen, in Hamminkeln. Welche große Stadt ist in der Nähe? Och, wir sind auf dem Plattenland. Oberhausen. Ah ja. Ja. Also Ruhrgebiet ist nicht so weit weg. Nee, ist mehr der Niederrhein. Ja. Also, weißt du, ich verstehe, dass du völlig traurig und durch den Wind jetzt bist. Das ist das Menschlichste überhaupt, wie man reagieren kann darauf. Aber jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Jetzt gilt es da, wenn die Sache sehr ernst ist, gilt es, die Situation deiner Mutter so gut abzufedern, wie nur irgend möglich. Das heißt, das will ich auch. Das heißt, jetzt muss das Beste für deine Mama getan werden, was nur irgend möglich ist. Damit die Zeit, man muss es jetzt auch so ausdrücken, dass damit die Zeit, die ihr bleibt, keine zu schwere Zeit für sie wird. Ja. Also, wir werden uns jetzt mal umgucken, wo die nächste Palliativstation ist von euch in eurer Umgebung. Mhm. Ich halte das für das Klügste, so wie du mir den Fall geschildert hast, dass sie in solche Hände kommt, weil sie da gut behandelt wird und menschlich behandelt wird und hoffentlich auch keine Schmerzen dann mehr hat. Ja, das wünsche ich mir auch. Mhm. Dann solltest du dieses auch mit deiner Tante besprechen. Zwei Leute können immer mehr arrangieren, als wenn man alleine ist. Ja, okay. Ich weiß, wenn man alleine ist und wenn man so angeschlagen ist, kann man gar nicht gut organisieren. Dann ist man unsicher und hat keinen klaren Kopf. Aber zwei Leute können das dann schon besser. Mhm. Ne? Jetzt gucken wir mal für dich was aus. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Und dann musst du das morgen mit deiner Tante vielleicht auch noch telefonisch besprechen, ob ihr solche Schritte einleiten wollt. Ich kann es dir wirklich nur dringend empfehlen. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, deiner Mama ganz viel Kraft. Ich danke dir. Und dass es doch noch eine gute Zeit gibt, die ihr beiden miteinander verbringen könnt. Ja, das wünsche ich mir auch. Sonja, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke, danke. Tschüss. Uhr. Hier ist Natascha. Natascha ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Natascha. Um was geht's bei dir? Ich habe mich, oder nein, mein Freund hat sich vor 2 Tagen von mir getrennt. Wir waren 1,5 Jahre zusammen. Er ist 4,5 Jahre älter als ich. Ich bin erst 17. Mhm. Wir haben uns damals vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren sogar kennengelernt. Er hat mich damals schon viel betrogen, hat viel mit anderen Frauen geschrieben. Mhm. Dadurch war unser Vertrauensverhältnis immer sehr gebrochen. Und dann hatten wir immer Höhen und Tiefen in unserer Beziehung. Er hat sehr viel Alkohol getrunken oder trinkt immer noch sehr viel Alkohol, ist oft ausfallend geworden und hat halt von mir grundsätzlich immer erwartet, dass ich mit 17, damals 16 Jahren, den kompletten Haushalt schmeiße, dass ich perfekt für ihn bin. Und ihr wohnt zusammen also auch? Wir haben zusammen gewohnt, ja. Also ihr habt zusammen gewohnt, ja. Mhm. Genau. Und hat er dich auch geschlagen? Nein, er hat mich nicht geschlagen. Er hat mich halt viel durchbeleidigt, mich morgens um 3 einfach rausgeschmissen und halt solche Dinge. Und dann bin ich Anfang, oder naja gut, circa im Februar, zwischen Februar und März bin ich schwanger geworden, ungewollt, weil es war zumindest ein Unfall. Wir haben uns dann eigentlich mehr oder minder gar nicht darüber unterhalten können. Also ich hatte halt alle Anzeichen dafür, meine Tage sind nicht gekommen und dann habe ich halt einen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich ja positiv ausfiel. Und Jan war eben nie eine Person, die mit mir darüber sprechen konnte. Für ihn war das klar von vornherein, dass wir uns das nicht antun. Das heißt, du hast abgetrieben? Ich habe abgetrieben am 14.04. diesen Jahres, genau. Hat er dich dahin gedrängt? Das heißt gedrängt, mich haben alle irgendwie in irgendeine Richtung drängen wollen. Meine Mutter wollte, dass ich es kriege. Meine Oma hat gesagt, das ist Schwachsinn. Mein Vater hat gesagt, ich soll nach meinem Herzen entscheiden und mein Freund hat gesagt, auf gar keinen Fall, ich soll ihm das Leben nicht versauen. Was war denn eigentlich so deine Meinung? Meine Meinung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mitbekommen habe, dass es so ist, weil ich einen Test gemacht habe, wollte ich es nicht. Und als ich dann beim Frauenarzt war und ich habe die Schwangerschaft bestätigen lassen und ich habe den Herzschlag gehört, ich war in der 9. Woche, also da war schon mein Herzschlag. War es für mich unglaublich schwer. Mhm. Unglaublich schwer, das heißt, eine Entscheidung in der Hinsicht zu treffen. Das heißt, es tut ja heute leid? Es wird immer das Zweite bleiben und ich habe eben, keine Ahnung, ich habe auch teilweise Albträume, wo ich dann, möglicherweise ist das paranoid, aber wo ich dann denke, ja, oder wo ich träume, dass dieses Wesen, was in meinem Bauch war, dass es mich fragt, wie ich das nur tun konnte. Und jetzt bist du seit mit mir wurde danach aber nie wieder von Jan aus, also er hat das Thema nie wieder angesprochen. Ja. Nie wieder. Nie wieder. So, nie wieder. Du sagst, seit 2 Tagen jetzt getrennt. Ja, er hatte, wir hatten einen Streit und dann wollte ich einfach nur der Situation aus dem Weg gehen, weil wir halt in der letzten Zeit eine Tiefphase hatten, zumindest seit der Abtreibung. Und ich bin immer eine Kämpfernatur. Ich glaube immer bis zum Schluss an das Gute im Menschen. Ich habe versucht, ihn von seinem Alkohol wegzukriegen, weil meiner Meinung nach war es schon ein großer Suchtfaktor von ihm aus. Wer hat sich denn jetzt von wem getrennt? Er hat sich von mir getrennt. Ich bin halt abends zu meiner Mutter gefahren, habe gesagt, bis sich die Gemüter beruhigt haben, ich bleibe eine Nacht weg. Und dann habe ich eben abends eine SMS gekriegt. Und wie fühlst du dich jetzt dabei und damit? Mir geht es unglaublich schlecht, weil ich halt rausgekriegt habe, dass er eine neue Freundin hat. Dass das wieder so lief. Aber Natascha, nach dem, was du mir gerade erzählt hast, und das war ja nur ein bisschen von all dem, was du in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren erlebt hast, denke ich jetzt, so war gerade mein Denken die ganze Zeit, gut, dass er weg ist. Gut, dass du frei bist. Ja, aber es ist eben trotzdem unglaublich schwer, weil er ist eben trotzdem, man hat halt die schönen Momente im Alltag auch gehabt und ja, aber du hast er war halt dadurch, dass ich so früh rausgegangen bin von zu Hause durch meine Arbeit, weil ich im gleichen Dorf gearbeitet habe, in dem er gelebt hat. Er war für mich Papa-Ersatz, bester Freund, Bruder und Partner. Und okay, das sind die positiven Seiten. Aber stell dem dann gegenüber das Negative. Und ich glaube, das Negative überschattet all das Gute. Das stimmt schon, aber... Ja, aber das ist ganz wichtig. Das muss man sich bei so einer Trennung immer vor Augen führen. Wenn das Negative das Gute überschattet, dann tut das zwar weh, klar, man denkt auch an die Vergangenheit, an die schönen Sachen. Aber letztendlich, wenn man ganz ehrlich ist, sich selbst gegenüber, muss man sich eingestehen, vielleicht ist es ein großes Glück, dass du jetzt eine freie Frau bist. Ja, vor allem, er hat mich immer so dargestellt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Ist grundsätzlich. Doch ist doch schlimm. Weil er mich klein halten wollte. Er hat es mir selber gesagt, er hat selber vor mir gestanden. Nur er hat sich vor 2 Tagen von mir getrennt. Gestern hat er mir so meine Sachen gebracht zu mir nach Hause, inklusive meiner Katze. Er wollte dann mit mir reden und hat mir gesagt, dass er mich liebt und dass er mich vermisst, aber dass er Schadensbegrenzung betrieben hat. Dass er was? Und dass er Schadensbegrenzung betrieben hat, damit wir uns in unsere Situation nicht weiter reinreiten und uns nicht gegenseitig weiter kaputt machen, hat er Schadensbegrenzung betrieben. Ja. Und ich frage mich, warum sagt er mir das und wieso macht er mich in der Hinsicht wieder kaputt und macht mir in der Hinsicht kleine Hoffnung, dass unsere Beziehung eventuell doch eine Chance hat, weil er noch Gefühle für mich hat, wenn ich heute rauskriege, dass er eine andere Freundin hat. Weil er einen miesen Charakter hat. Ich sag's dir jetzt mal so ganz krass. Ich kann dir nur raten, dich jetzt wirklich komplett von dem zu lösen. Keine Kommunikation mehr. Keine Simse, keine Mails, gar nichts, kein Treffen. Das ist schon schwer genug, die erste Zeit. Das ist nicht einfach. Hm. Aber sieh es als Chance für dein Leben. Wenn du sagst, der hat mich immer klein gehalten, warum hält man einen Menschen klein? Um Macht über den auszuüben. Hm. Dann ist das alles eine schlimme Situation und ein schlimmer Charakterzug. Und die anderen Beispiele... Ja? Bitte? Ja. Ja, nee, und die anderen Beispiele, die du gerade genannt hast, die waren ja auch sehr schlimm. Und der Gipfel ist ja auch die Geschichte jetzt mit der Schwangerschaft. Dass er nie mehr mit dir darüber gesprochen hat. Der Kerl ist... Nie wieder. Ist doch, das musst du dir mal vorstellen. Der Kerl ist über 20. Das ist ein erwachsener, junger Mann. Ja. Und seine Freundin lässt euer Kind, das gemeinsame Kind, abtreiben. Und er hält es nicht mal für nötig, mal ein paar Worte mit dir danach zu sprechen. Der wäre bei mir sowas von unten durch. Sowas von unten durch. Ich gönne dir so von Herzen einen netten Kerl, der dich ernst nimmt und der dich respektiert. Dieser Typ hat dich nicht respektiert. Ja, das Problem ist, ich habe immer grundsätzlich, ich glaube immer bis zuletzt an das Gute im Menschen. Ich habe für so viele oberflächliche und undankbare Menschen so viel und so ein großes Herz, dass mich das kaputt macht. Für mich ist das gerade verlorener Kampf. Ich habe 2 Jahre lang nur gekämpft. Ich will dir mal sagen, wir alle verlieren Kämpfe. Und es ist keine Schande, auch mal etwas zu verlieren. Manchmal ist es sogar klug, sich zurückzuziehen und vermeintlich zu verlieren. Es ist nicht schlimm. Ich schaue gerade auf die Uhr, die Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich nochmal an, du bist ja ganz aufgewühlt noch. Wir rufen dich gleich nochmal an, Natascha. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch mit der freien Themennacht ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss.